Erreicht unser Ziel Hagen. Hier ein Hinweis: Wenn sich Hagen können die untersten Trittstufen leider nicht ausgefahren werden. Mit Vorsicht beim Aussteigen in Hagen. 6 Gold oder?